Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Das ist dieses Mal eine etwas kürzere Woche wegen des Feiertages gestern hier im Rheinischen, des karnevalistischen Feiertages. Ja, wir beginnen mit einer freien Themennacht, wie immer dienstags und zu Beginn einer Woche. Und das heißt, ich möchte mich mit euch unterhalten über alle Themen, die euch interessieren und über die ihr gerne mit mir reden oder streiten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr könnt mailen domian@wdr.de. Wir können uns natürlich auch sehr gerne über den neuen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten, Herrn Gauck, unterhalten. Wie findet ihr, dass er jetzt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich Bundespräsident wird? Ist es euer Kandidat oder habt ihr eine Kritik an ihm zu äußern? Telefonnummer 0800 220 50 50 und der erste Anruf heute Nacht heißt Peter. Peter ist 57. Guten Morgen, Peter. Ja, guten Morgen. Hallo Peter, dein Thema. Ja, mir geht's auch um den Bundespräsidenten. Ach, das geht ja flott. Ja, und zwar, wie gesagt, aber vorab möchte ich erst einmal mich an deiner Sendung und allen bedanken. War sehr netter Empfang und vor allen Dingen deine Sendung gibt sehr viel Kraft. Das freut mich, vielen Dank. Das ist wirklich, ich gucke dich schon jahrelang. Ja. Ich habe auch ein paar Schicksalsschläge, wie jeder Mensch. Und aber okay, zum Thema. Mhm. Also, wie gesagt, ich befürworte es, dass er das geworden oder wird. Wahrscheinlich wird, das sieht so aus. Ja, ja. Kann man davon ausgehen. Ja. Aber ich habe jetzt meine Bedenken, weil Herr Gauck dann ja praktisch keine Privatperson mehr ist. Und da sein Lebensumstände. Was meinst du? Er ist ja immer noch vom Gesetz her verheiratet, richtig? Richtig. Und lebt mit einer Frau zusammen. Schon lange, ja, mit einer anderen Frau, ja. Wie lange? Und ich habe auch nichts gegen diese Lebensform, sage ich auch noch. Ja. Aber kann man das zum Beispiel zumuten, wenn er zum Beispiel jetzt den Papst mal zufällig empfangen sollte, dass er in Bigamie lebt? Er lebt ja nicht in Bigamie, er hat ja nur eine Frau. Er ist ja von seiner Ehefrau getrennt schon sehr lange und die sind nur aber nicht geschieden. Nicht geschieden. Nein, geschieden nicht, formal nicht. Ja, und das heilige Sakrament der Ehe, ich bin kein Katholik übrigens, davon abgesehen. Ja. Ja, es gab in der Tat ja heute auch schon aus Kreisen der CS, aus Kreisen der CSU, er möge da sein Leben in Ordnung bringen. Ach, weißt du, ich finde das schon. Mich stört's überhaupt nicht. Ja, mich persönlich auch nicht. Aber wie gesagt, er ist ja jetzt keine Privatperson mehr, er vertritt ja jetzt unseren Staat. Andererseits, weißt du, diese ganze Diskussion hatten wir auch, als Westerwelle Außenminister wurde. Ich bin selber schwul, okay. So, ne, genau. Ist das zumutbar, dass ein Schwuler dann in irgendwelche islamischen Länder geht? Hat sich auch alles geregelt und es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber ich glaube in der Tat... Das ist schon richtig. Ich glaube allerdings, du hast insofern recht, ich glaube, dass der Druck so groß werden wird, dass er wie die Angela Merkel hat ja auch geheiratet, als sie CDU-Vorsitzende wurde. Ich weiß nicht, ich dachte, die wäre immer noch mit ihnen nur... Nee, die sind verheiratet. Mhm. Da war der Druck auch groß, der gesellschaftliche Druck. Mir persönlich wäre es völlig wurscht. Ich finde, es kann auch ein Mensch unser Land repräsentieren, der mit einer Frau zusammenlebt oder mit einem Mann, das ist völlig egal, auch wenn sie nicht verheiratet sind. Gebe ich dir vollkommen recht, Jürgen. Aber es kann sein. Jetzt weißt du aber auch, Macht kompromittiert. Was ist es mit seiner Ehefrau, wenn sie Anspruch auf den gesetzlichen Status hat? So. Eigentlich müsste sie ja mit in den Bälle wie ein Mann. Ja, das geht natürlich nicht, wenn da ja, das. Siehst du? Und was ist dann? Weißt du, wie die Frau drauf ist? Ich kenne sie nicht, nee, keine Ahnung. Siehst du? Dann sagt die plötzlich, sie will First Lady sein. Richtig. Und die Freundin von Herrn Gauck, will es auch sein, dann haben wir den Salat. Und was machen wir dann? Dann haben wir Frauenkrieg. Nicht Frauenkrieg, dann haben wir nächsten Bundespräsidenten. Ja, also das ist jetzt ein bisschen lustig gesprochen, aber ich glaube in der Tat... Lustig, weiß man's, wie die Menschen reagieren? Ja. Also, wie gesagt, wir halten fest, ich halte es auch für möglich, dass er aufgrund des Druckes die Verhältnisse klärt. Muss er ja wohl. Formal klärt. Du bist zufrieden damit, dass er der Kandidat jetzt ist. Richtig, und ich finde auch, die Merkel hat schon ihre Gründe gehabt, warum sie ihn nicht genommen hat. Was glaubst du, welche Gründe sie hatte? weil er ein eigenständiger Mensch ist und auch mal vor allen Dingen seine Meinung vertritt. Ja. Auch gegen den Mainstream. Wobei ich das ganz toll finde, dass ein Ostdeutscher, aus Ostdeutschland kommender Bürger, jetzt Bundespräsident wird. Finde ich gut. Ach, ich hätte mir auch gern den Geißler genommen. Hätte ich auch gut gefunden. Interessanter Vorschlag. Ja? Habe ich auch immer gedacht. Geißler wäre... Aber dann wieder dagegen, dass er bei Attac ist. Nein, der Geißler ist natürlich auch ein eigener Kopf. Richtig. Und sehr guter sogar. Ich glaube, dass die Kanzler... Sehr guter sogar. Ja, und dass manche in den Parteien ihn gar nicht gerne da hätten oder sitzen. Oder die Däubler Gemien hätte ich mir auch gut vorstellen können. Ja, also es gibt viele, die es hätten tun und richtig machen können. Jedenfalls aber nicht die aber auf den Kandidatenkarussell waren. Ja. Gehe auf keinen Fall. Aber wie gesagt, ich fände das schon ein bisschen problematisch, wenn einer, der gut praktisch... Ich will es nicht so hart ausdrücken, mit seiner Mätresse in ein Schloss einzieht ja, nee, und so unsere Stadt, dann ja, gerade so bei solchen kirchlichen Würdenträger wie dem Papst oder. Okay, aber Mätresse können wir nicht sagen. Das ist jetzt zu krass ausgedrückt. Ich habe deinen Standpunkt schon verstanden, bin interessiert, was die anderen Zuhörer vielleicht denken. Gesagt, mir persönlich ist das wirklich Schnuppe. Ja. Er kennt sogar zwei Frauen mitbringt, das wäre mir wurscht egal. Aber ich sehe das ein bisschen unter einem anderen Aspekt. Ich interessiere mich auch für viel Politik und okay. Ich glaube, da wird es mal Schwierigkeiten geben. Dann weiß nicht. Diplomatische meine ich jetzt in seiner Form. Ja? Wir beobachten das mal, was sich... Es bleibt ja nichts anderes übrig. Was noch geschieht oder ob er sich selbst dazu äußert, das wird ja wahrscheinlich auch der Fall sein. Ich danke für den Anruf und deine Meinungsäußerung, Peter. Und wie gesagt, noch vielen Gruß an deine Redaktion, sehr freundliche Leute. Dankeschön, richtig gerne aus. Abgeschickt, finde ich super. Ja. Und wie gesagt, vielen Dank für deine Sendung, ich gucke die schon jahrelang und ich habe auch ein paar Bewegungen. Ja. Wir freuen uns, dass du unser Fan bist. Wie du immer sagst, immer der auf dem Sender ist, den sein Problem ist das größte. Ja. Lieber Peter, alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank für den Anruf. Ich danke auch. Tschüss. Ja. Ciao. 0800 220 5050 zur freien Themennacht. Oder wenn ihr wollt, können wir uns gerne über Herrn Gauck unterhalten, was ihr nun davon denkt, dass er wahrscheinlich unser nächster Bundespräsident sein wird. Hier ist Thorsten. Thorsten ist 36. Hallo Thorsten. Guten Morgen, Domian. Hallo Thorsten. Hallo. Was ist dein Thema? Ist jetzt was ganz anderes. Und zwar hat mich meine Frau am Freitag rausgeschmissen. Am Freitag? Am Freitag, ja. Warum? Warum? Absolut zum Recht. Ich bin jetzt ich kenne meine Frau jetzt fast 14 Jahre lang, bin seit fast 7 Jahren verheiratet oder 7 Jahren verheiratet. Mhm. Kinder? Zwei Stück, ja. Wie alt sind die? Der eine wird jetzt 2, der andere ist 8. Ja. Problem ist, ich bin in den 14 Jahren, wo wir uns kennen, 5-mal fremd gegangen. 5-mal? 5-mal, 2-mal davon über ein halbes Jahr lang mit der gleichen Person. Letzte war jetzt aktuell bis Freitag, bis sich die Damen zusammengesetzt haben. Das hat also deine Frau rausbekommen? Das hat meine Frau rausbekommen. Wie hat sie es rausgekriegt? Also im Endeffekt wusste sie es schon, jetzt seit einem Monat knapp. Durch wen? Durch was? Ja, durch mein Verhältnis. Durch mich und mein Verhältnis, sagen wir so, weil es einfach offensichtlich war, dass ich... Achso, du hast es gar nicht mehr Verhältnis groß... hatte. Du hast es gar nicht mehr groß verschleiert. Nein, also ich habe... Warum? Ja, ich hatte mir schon eine extra Wohnung genommen, um meinem Verhältnis wahrscheinlich zu suggerieren, dass das was Festeres werden würde oder auch nicht. Mhm. Und kam einfach jetzt den letzten Monat nicht wirklich von los. Ich glaube, ich hatte mich geistig und seelisch schon von meinem Verhältnis getrennt, wusste aber wohl nicht, wie ich es dir beibringen kann. Sie ist 90 Jahre jünger als ich. Steht auch beruflich bei mir mit dem Verhältnis, also ist bei mir angestellt. Ach so, das auch noch. Ja, also es ist ziemlich kompliziert und ich merke halt jetzt seit der Trennung von meiner Frau, wie schlecht es mir eigentlich geht. Also du hast gerade so im Beisatz gesagt, die Frauen haben sich zusammengesetzt. Richtig. Ja. Warum haben die das getan? Meine Frau hat sie eingeladen, also sie hatten vorher schon telefoniert und sie hat sie eingeladen, um wirklich alles rauszubekommen, um wirklich alle Lügen, die ich mir aufgebaut hatte, dann wirklich auf den Tisch serviert zu bekommen und deine jetzt eigentlich Sache ist. Ja. Und deine Geliebte hat ausgepackt? Die hat ausgepackt. Das heißt, deine Frau weiß alles, was jetzt gelaufen ist? Genau, ja. Warum hat deine Geliebte ausgepackt? Ich glaube, sie wusste selber, dass ich auch zu ihr nicht ganz ehrlich war. Hattest du denn noch eine andere Frau nebenher? Jetzt nicht nebenher. Also das jetzt nicht. Also ich hatte das gleiche Spiel, ich nenne es jetzt mal Spiel, schon mal von anderthalb Jahren gehabt, wo ich ein halbes Jahr zweigleisig gefahren bin. Das ist dann auch rausgekommen, weil der Schwiegervater mir ein Detektivbüro hinterhergeschickt hatte. Mhm. Damals waren wir bei einer Eheberatung gewesen. Meine Frau hat es mir dann, ja, ich weiß nicht, verziehen, sicherlich nicht, aber wir haben es dann nochmal probiert, war auch dann alles wunderbar. Ja, aber nochmal die Frage, warum die Geliebte ausgepackt hat? Sie sagt mir, sie wäre ein grundehrlicher Mensch und sie wollte einfach, dass ich ehrlich bin. Dass einfach alles auf den Tisch kommt. Hm. Hast du sie denn enttäuscht, die Geliebte? Ich glaube, sie ist auch ja, mir auf die Schliche gekommen, dass ich zu ihr nicht ehrlich war. Ja, das hast du ja schon mal gesagt. Was heißt das? Du warst zu ihr nicht. Ich hatte ihr, glaube ich, suggeriert, dass ich in einer gewissen Art und Weise von meiner Frau getrennt bin. Ach so. Und dass es eben halt nicht so war, wusste sie dann wohl auch. Also du hast so richtig rumlaviert. Überall ja, so dein ja. Bestes rausgeholt. Ich habe mein Leben so gebaut, wie es nicht, wie ich es gerne hätte, aber wie es halt gepasst hat. Ich habe meiner Frau suggeriert, ich wäre schwerst depressiv sogar. Um dieses Lügengebilde aufrechtzuerhalten. Diese Geliebte war oder ist eine Angestellte von dir? Ja, genau, richtig. Wie alt ist die? Noch. Die ist 17. 17 erst? Ja. Das wird ja immer schöner. Ja. Das wird ja immer härter. Ja. Und seit Freitag merke ich halt wirklich... So, jetzt hat deine Frau, nachdem sie alles erfahren hat, hat dich rausgeschmissen. Genau, richtig, ja. Die hat damals die Sache auch mitgekriegt, weil der... Ja. Rausgeschmissen heißt im Affekt, oder hast du den Eindruck, dass die das ernst meint? Nein, die meint das hundertprozentig ernst. Finde ich gut. Ich finde gut, dass die dich rausgeschmissen hat. Ja, ich muss sagen, so weh mir das tut, ist es richtig so. Mhm. Warum also ich habe, glaube ich, wirklich gedacht, ich könnte wirklich alles mit meiner Frau machen. Ja, wie schrecklich. Wie schrecklich. Ich weiß, dass es jetzt nicht mehr so ist. Ich leide wie Hund darunter. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Und du hast Kinder? Das ist das Kinder, verkompliziert ja. Das Ganze noch mehr. Wenn ihr keine Kinder hättet, wäre es einfacher? Ja, also wir sehen uns... Wir sehen uns zwar regelmäßig, ich habe halt immer vorgeschoben, ich hätte keine Zeit für die Familie. Ich müsste arbeiten, habe die Zeit entweder jetzt für mein Verhältnis in der letzten Zeit genutzt oder... Also du hast dich auch wenig in der Zeit um die Kinder gekümmert, wollen wir es mal ehrlich so sagen. Hm. Ja, es ist einfach so. Und seit wie war denn dein Empfinden zu deiner Frau all die Jahre? Ich liebe sie über alles. Du liebst sie über alles. Das finde ich immer einen seltsamen Satz, wenn das jemand sagt, ich liebe sie über alles und mach dann sowas, das verstehe ich nicht. Du musst doch irgendwas vermisst haben in der Beziehung. Also ich muss dazu sagen, ich hatte gestern einen Termin beim Neuropsychologen gehabt. Mhm. Da haben wir jetzt entsprechende Schritte eingeleitet. Wir waren gestern Abend bei einer Eheberatung gewesen. Ach, das dann doch. Da ist sie bereit zu. Ja. Sie ist noch bereit? Da habe ich mich dann gleich drum gekümmert. Mhm. Ich hatte gefragt, ob sie da mitkommen würde und da hat sie aber auch gesagt, ja, das würde sie machen. Immerhin, das heißt, eine gewisse Chance gibt sie euch noch. Das weiß sie selber nicht. Also sie lässt sich das offen. Was kam denn bei der Eheberatung raus? Gut, wir waren jetzt das erste Mal da gewesen. Die Eheberatung sagt, es wäre eventuell, es ist erstmal positiv, dass sie überhaupt da war. Ob das wirklich Sinn macht oder ob sie, auch wenn ich mich jetzt ändern würde... Was sicherlich geht, weil ich sehe es die letzten Tage. Und wie gut mir das tut, wie gut es den Kindern tut und wie gut es mir sicher auch tut. Das Problem ist nur, wenn so viel Vertrauen kaputt gegangen ist, ist die Frage, ob man das wieder aufbauen kann. Also es ist von ihrer Seite gar kein Vertrauen mehr da. Ja. Und gut, die Eheberatung sagt, es würde halt wirklich Jahre dauern, bis sich Vertrauen wieder aufbauen würde. Also das geht nicht von jetzt auf gleich. Das ist die Frage, ob sie das überhaupt noch, diese Zeit in dich und in euch investieren will. Ja. Also sie sieht ja im Moment selber, das sagt sie auch, dass ich mich wohl ändern kann. Nur was ist, wenn die nächste mir über den Weg läuft? Oder was ist in 6 Wochen, was ist in 8 Wochen? Im Moment sind das Worte. Du bist geschockt von dem Rausschmiss und jetzt sagst du natürlich, ich verändere mich. Aber das kann man erst beweisen durch Taten, ne? Ja, natürlich, und, da bin ich ja dabei. Und das ist jetzt ein paar Tage her. Ja, natürlich, selbstverständlich. Aber ich merke halt selber... Aber nochmal die Frage. Du sagst, du liebst diese Frau, deine Frau, die Mutter deiner Kinder über alles. Ja, warum bist du fremdgegangen? Und so massiv fremdgegangen? Ich glaube, es war wirklich einfach die Selbstbestätigung. Ich kann keinen wirklichen Grund sagen. Hat der Sex eine Rolle gespielt? Ja, also es war bei diesen dreimal war das ein One-Night-Stand gewesen. Das war es gewesen. Es war mir einfach immer... Erstens habe ich gedacht, meine Frau toleriert das einfach oder ich kann es geheim halten, wie auch immer. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt eine sexuelle Erfüllung gesucht habe oder sowas. Das nicht. Ist das denn eine sexuelle Erfüllung oder hat die sexuelle Erfüllung in deiner Ehe auch nach all diesen vielen Jahren stattgefunden? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Umso krasser das Ganze. Ja. Also ich habe, glaube ich, wirklich gedacht, ich könnte einfach jeder haben. Mhm. Und das dann halt auch dementsprechend ausgenutzt. So, und du hast aber noch ein Problem. Das Mädel ist 17 Jahre alt und die ist von dir abhängig. Die arbeitet bei dir. Du bist der Chef. Ja, richtig. Wie soll das weitergehen? Ich bin selbstständig. Ich habe das jetzt so geregelt, dass sie ihre Ausbildung bei mir zu Ende macht, allerdings nicht mehr direkt mit mir zusammenarbeitet. Mhm. So, jetzt hast du mich angerufen. Mit welcher Erwartung eigentlich? Da ich die Sendung schon seit 1996, 97 höre, war mir eigentlich klar, was du mir sagst. Ich hatte am Samstag ein Gespräch mit meinem Bruder, der hat mir auch gesagt, hör zu, ruf Domian an, aber ich weiß, was er dir sagen wird. Ich wollte einfach sagen, es lohnt sich einfach nicht. Also ich begreife jetzt erst, was ich für Mist gemacht habe und es macht keinen Sinn, fremd zu gehen. Zumindest dann, das zu verheimlichen oder die Karten nicht auf den Tisch zu legen. Also es ist jedes Mal rausgekommen, wenn was passiert ist. Und es macht einfach keinen Sinn. Also ich habe Menschen verletzt, meine Frau, ich habe im Endeffekt mein Verhältnis verletzt, das ist jetzt aber nicht so ausschlaggebend. Ich habe mein ganzes Umfeld belogen, um einfach meine Lügen aufrecht zu erhalten. Mhm. Und das immer wieder mit neuen Lügen aufgebaut. Ja, und man steht ja, man schadet sich selbst damit ja auch, weil man einfach blöd dasteht. Ja, wenn man sich ich habe meine Frau lächerlich gemacht und das geht gar nicht. Also ich merke jetzt erst, was ich wirklich für einen Mist gemacht habe. Nicht nur jetzt dieses Mal, sondern wenn ich jetzt das ganze Revue passieren lasse, das ist einfach, das funktioniert nicht. Nun klingt das ja sehr einsichtig und sehr reuig. Ich würde mal jetzt als Hoffnung für eure Familie gerne ausdrücken, dass vielleicht deine Frau ja doch noch sich nach einer gewissen Zeit, dass sie dir nochmal so einen Hauch Chance gibt. Ja, das hoffe ich. Vielleicht. Also da werde ich wirklich alles für tun. Aber da musst du dich jetzt wirklich rigoros ordentlich verhalten. Ja. Und du musst rigoros dich auch zurückhalten. Ja. Denn sie muss jetzt den Ton angeben, wie es weitergeht, nicht du. Ja, natürlich. Dessen bin ich mir absolut bewusst. Ja. Mensch, Thorsten. Also, ja, und wenn es bewirkt hat, dass du daraus gut gelernt hast, das wäre ja schon was. Ja. Das wäre gut. Ja, das hoffe ich halt. Also, ich muss mir da helfen lassen, alleine. Es gibt sicherlich Gründe, warum das so war. Die müssen erforscht werden. Mhm. Ich werde eine Verhaltenstherapie anfangen, um solchen Gegebenheiten widerstehen zu können oder dem aus dem Weg zu gehen, dass sowas nochmal vorkommt. Ja. Und wenn es noch eine Chance geben sollte, ist es jetzt an mir, dem zu beweisen, dass ich mich da ändern kann. Sehr gute Worte. Habe ich nichts hinzuzufügen, Thorsten. Dann drücke ich dir und euch, also der Familie, die Daumen vielleicht, dass es dann doch wieder irgendwie sich einrenkt. Und deine Frau Vertrauen wieder zu dir finden kann, wenn es auch extrem schwer ist und die natürlich. Chance wahrscheinlich relativ gering ist. Ja, natürlich. Alles Gute, Thorsten. Trotzdem vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss, Thorsten. Tschüss. So, ihr Lieben, dadurch, dass wir später angefangen haben diese Woche, ist natürlich morgen jetzt schon Thementag, denn morgen ist die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und wir haben morgen ein festes Thema. Das Thema morgen heißt, ich hasse dieses Gefühl. Ich möchte mit euch über Gefühle, Gefühlsregungen sprechen, die ihr bei euch selbst hasst und die ihr bei anderen hasst. Also zum Beispiel Neid, Geiz, Angst, Schmerzen, Rache oder auch Aggressionen. Oder ich möchte mit Menschen gerne auch sprechen, die ein ganz normales Gefühl hassen, weil sie damit eine schlimme Erinnerung verbinden. Also wenn irgendetwas auf euch zutrifft und ihr euch gerne mit mir darüber unterhalten wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind die Leitungen ab 0 Uhr geschaltet. Ich hasse dieses Gefühl. Unser Thema morgen. Uwe ist hier. 51. Guten Morgen, Uwe. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Über was reden wir beide? Letzte Woche war der Themenabend mit Gehirn. Ja. Und da hätte ich auch noch was dazu sagen gehabt. Also ich hatte das vor 10 Jahren erlebt gehabt. Da bin ich im Amt, also beim Frühstück, ist auch schön zusammengebrochen. Im Amt? In welchem Amt? Im Amt, also im, ja gut, beim TÜV war das gewesen. Ja, arbeitest du da, oder? Jetzt nicht mehr, jetzt bin ich in einer anderen Dienststelle. Achso, das war also während der Arbeit bist während du beim Frühstück Arbeit, zusammengebrochen? Zusammengebrochen, also und lag auf dem Boden und, also gleich von der Weg, es wurde festgestellt, Herzstillstand. Plötzlich? Ja. Ohne Vorerkrankung? Ohne Vorerkrankung, einfach umgefallen, aber im Büro waren noch andere fünf Mitarbeiter. Ja. Und wie gesagt, ich bin zusammengebrochen und habe dann gesehen, wie ich meinen Körper verlassen habe. Also das Hätte ich sonst auch nicht geglaubt, wenn es jetzt jemand so gesagt hätte. Aber ich habe das wirklich erlebt. Das ist dann so, was man so hinlänglich als Nahtoderlebnis bezeichnet. Ähnlich der Film da, Ghost oder Nachrichten für Sam, so ähnlich. Beschreib mal genau, was du gesehen und was du empfunden hast. Ja, es ist Folgendes. Wie gesagt, ich zusammengebrochen, das habe ich irgendwie noch so ein bisschen mitbekommen. Und dann habe ich gesehen, wie ich den Körper richtig verlasse. Und es klingt jetzt blöd, aber an der Decke so wie schwebend auf meinen Körper gesehen habe. Mhm. Und auch die anderen Mitarbeiter erlebt habe, wie die reagiert haben, was sie für Sätze gesagt haben. Also ich konnte mich an jedes Wortlaut erinnern und das ist sonst unmöglich. Hast du dich in dem Moment gewundert, dass du von der Decke herunterschaust auf dich? Absolut, das hat mich total gewundert, weil das hätte ich sonst nie wagen, nie geglaubt. Sowas gibt's nur im Film. War das in diesem Moment ein gutes Gefühl für dich oder ein beängstigendes? Also am Anfang war es sehr beängstigend, weil ich nicht gewusst habe, was genau los ist. Mhm. Aber zum Schluss war es, was heißt ein schönes Gefühl, ich wollte nicht mehr in den Körper zurück. Nein, auf keinen Fall. Wie ging das denn weiter? Es ging weiter, zum Glück war ein Stock höher, ich weiß nicht, ob Sie das was sagt, die MPU, Medizinische Psychologische Untersuchung, auch im TÜV. Ja. Und da ist immer ein Arzt da und dann habe die Mitarbeiter schnell geholt. Ja, wie lange hast du denn diese Szene quasi aus deinem Geistkörper, nennen wir es mal so, beobachtet? Also die Wirklichkeit war circa 5 bis 8 oder 10 Minuten, aber in Wirklichkeit kam mir das schon eine Ewigkeit vor. Und hast du eine Erinnerung, dass du dann als Geist quasi wieder in deinen Körper zurückgegangen bist? Ja, ich musste ja. Also ich habe ja auch die andere Seite gesehen. Es wurde kurz der sogenannte Tunnel, es wurde geöffnet. Und ich sah nur die weiße Hände und die andere Seite und das Licht und habe gemerkt, dass ich irgendwie, also sie wollten mich in Empfang nehmen, sozusagen. Du hast weiße Hände gesehen? Ja, habe ich gesehen. Du hast einen Tunnel mit weißem Licht, das wird ja immer so beschrieben, und weiße Hände? Habe ich gesehen, ja. Die dir entgegengestreckt wurden? Es war sehr nah dran, also es war von meiner Seite her nur noch ein kurzer Handschlag weg und da hätte sie mich mitgenommen, ja. Und dann? Ja, und dann musste ich, das klingt jetzt blöd, aber leider wieder zurück, weil die Reanimation, also der Doktor hat dann Herzmassage und alles gemacht und das hat dann auf einmal wieder angefangen zu schlagen. Mhm. Und dann musste ich wieder den Tunnel, der hat sich dann geschlossen und musste wieder in den Körper leider zurück. Leider zurück? Ja, so sehe ich das jetzt von dem Standpunkt her. Du bist wahrscheinlich in ein Krankenhaus eingeliefert worden? Ich bin eingeliefert worden und wurde wirklich das alles so festgestellt, also urplötzlicher Herzstillstand ohne Vorerkrankungen. Mhm. Lagst du dann noch im Koma eine Weile? Nein. Nein. Dann danach gar nicht mehr und seit 10 Jahren muss ich halt jetzt immer so Beta-Blocker nehmen. Ja. Und ab und zu kommen mal so die Angstzustände, aber da sage ich dann klipp und klar, dann hol mich. Ich habe keine Angst mehr vom Tod. Ja, als du dann in die Klinik eingeliefert wurdest, hattest du und du dann die Augen aufgemacht hast, hattest du sofort diese Erinnerung an dieses merkwürdige Erlebnis? Die hatte ich sofort gehabt, die Erinnerung. Die ist geblieben im Gehirn. Und du bist zum Thema Gehirn, ja. Ja, und du bist dann, hast da im Krankenhaus gelegen? Ja. Und hast so ein Gefühl gehabt, ach, wäre ich doch weiter in den Tunnel gegangen? Ja, ich war ja neugierig, weil meine Eltern waren ja vorher auch gestorben gewesen. Mhm. Vielleicht deshalb auch die große Belastung für mich auf dem Amt, weil das halt alles danach waren. Mhm. Und ja, ich hätte gern mal die andere Seite gesehen. Aber ich weiß es jetzt, dass sie gibt. Also ich hätte das sonst auch nicht geglaubt. Bist du, ist es für dich so, dass du wirklich sagst, das war ein mystisches Erlebnis, ein Nahtoderlebnis? Ja, absolut. Absolut. Es gibt ja auch Wissenschaftler, die sagen, das sind irgendwelche biochemischen Prozesse. Nein, das wurde auch hinterher, und ich habe lange mit dem Psychologe gesprochen, hat mich auch mal mitgenommen, ein guter Psychologe bei so Sitzungen, bei so Studenten und so weiter. Mhm. Und da war ich für alle Fragen offen und ich habe das auch gerne erklärt. Und das heißt, du bist der festen Überzeugung, dass du ganz nah am Übergang in eine andere Realität warst. Das war sehr nah dran, Domian, sehr nah. Nun ist das 10 Jahre her. Was, ja. Was hat dieses Erlebnis, was ja dann für dich ein sehr gravierendes Erlebnis war, wie hat dieses Erlebnis dein Leben verändert? Ja, mein Leben verändert, ja, also wie gesagt, Angst vorm Tode habe ich jetzt nicht mehr. Wenn es soweit ist, es gibt irgendwann, wann dann wieder die Zeit heißt, muss ich dann gehen und ich gehe auch nicht sehr gerne, aber wie gesagt, ich weiß halt, dass es dann weitergeht, dass die Seele den Körper verlässt. Mhm. Das ist ja eine interessante Frage, wie du es gerade formuliert hast. Du sagst, ich habe keine Angst vor dem Tod. Nein. Aber du sagst auch nicht so ganz normal, ich gehe sehr gerne, das sagst du auch nicht. Nein, weil ich habe eine neue Bekanntschaft jetzt, nach 32-jähriger Ehe, habe ich jetzt nochmal neu jetzt jemanden kennengelernt und bin jetzt total verliebt in meine Christiane, ich darf ruhig den Namen sagen. Natürlich. Und wie gesagt, das ist halt doch schön, jetzt da zu sein, gerade auch für die Person und für ihren Bub. Und da macht das Leben halt Spaß. Aber ich weiß halt, und das vermittle ich auch der Christiane, meine Lebensfreundin zu sagen, dass es einfach weitergeht, nach dem Leben. Und du glaubst aufgrund dieses Erlebnisses, dass das, was da weitergeht, etwas Gutes ist. Absolut. Das geht, also ich denke einfach, dass ich, ob jetzt gut oder böse, man sagt ja immer, die Bösen kommen also zum Teufel, gut gesagt, und die eine dann in den Himmel. Mhm. Also ich habe halt nur das Licht gesehen, die Hände gesehen. Dann bist du ein Guter, dann kommst du in den Himmel. Also so gut bin ich auch nicht, Domian, Gottes Willen, aber ich denke einfach, ich glaube an Gott und glaube, also nicht, dass ich jetzt irgendwie fanatisch bin, Gottes Willen. Also ich wäre einer der Letzten, wo der daran glauben würde. Aber ich habe es halt erlebt und ich denke, das... Hast du denn früher solche Sachen geglaubt? Nein. Nein, absolut nicht. Hat man ja immer wieder so im Fernsehen gehört, dass Leute das erzählt haben? Nein, das hätte ich nie geglaubt, sowas. Und wie hast du es früher bewertet, wenn jemand sowas sagte? Das hätte ich gesagt, der spinnt oder der ist verrückt oder ist nicht von dieser Welt. Mhm. Ja, und wie gesagt... Und immer wenn ich den Film auch jetzt im Nachhinein sehe, da hatte ich ja vorher nie gesehen, wie ich dir gesagt habe, mit dem Patrick Swayze und dem Demi Moore, da gibt es ja den Nachrichten für Sam oder den hast du bestimmt auch schon. Ja. Ja, und so, wenn ich den sehe, da laufen mir die Tränen, weil es wirklich so ist. Ja, das schildern ja viele Menschen auf der Welt, aus verschiedensten Kulturkreisen. Das ist schon ein Phänomen und sehr interessant. Und es war halt, ich habe auch die Sätze noch nachsagen können, was meine Mitarbeiter gesagt haben. Wie soll ich das mitbekommen, wenn ich klinisch tot war? Mhm. Ich konnte jedem noch sagen, mein einer Mitarbeiter hat noch die Gabel fallen lassen, weil er auch am Frühstücken war. Dem einen ist das Glas runtergefallen, ich konnte das ja alles beschreiben. Woher soll ich das wissen? Und genau so war es dann auch, das haben die dann bestätigt. Ja. Und das hat die dann auch ganz schön mitgenommen. Und wie ich das gesagt habe, was die in dem Moment gesagt haben über mich und so weiter. Ich finde immer interessant, wenn man das so hört von Betroffenen, dass dieses, ich weiß ja nicht, wie es ausdrücken soll, den Geist oder wie immer, dass der Geist nach oben an die Decke schwebt. Warum schwebt der nicht zur Seite? Oder? Das hat mich auch gewundert. Das kann ich dir nicht beantworten. Mhm. Anscheinend war ich noch in der dazwischen, ich weiß es nicht. Also ja, es wurde halt an mir rumgearbeitet und anscheinend war ich noch nicht so weit, dass es doch ganz, dass ich ganz abgeholt wurde. Oh, ja, aber wie gesagt, es ist... Und ab und zu kommen immer mal so Angstzustände, aber ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, keine Angst mehr, geholt zu werden. Das habe ich verstanden. Das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man ein solches Erlebnis hatte. Ich danke dir vielmals, dass du uns das erzählt hast. Ich bedanke mich auch und mach weiter so, Domian. Tolle Sendung. Dankeschön, wünsche alles Gute. Ich wünsche auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Bitte, tschüss. 0800 220 50 50, 1:28 Uhr haben wir, Freitemennacht heute. Und hier ist Kurt. Hallo, Jürgen, grüß dich. Ja, 62. Bist du? Mittlerweile, ja. Ja. Kurt, um was geht's? Für mich ist ein Problem, ich kann über Leute, die sterben, nicht trauern, egal ob sie Bekannte, Verwandte oder sonst irgendwas sind. Meine Frau zum Beispiel, bei der sind die Schwiegereltern 11 Wochen hintereinander, also in einem Zwischenraum von 11 Wochen verstorben. Mhm. Das hat mich überhaupt nicht berührt. Ich habe da gesessen, meine Frau trauert heute noch. Wie lange liegt das zurück? Das liegt ungefähr ein halbes Jahr. Wie war denn dein Verhältnis zu den Schwiegereltern? Gut eigentlich. Ich hatte mit meiner Schwiegermutter ein fantastisches Verhältnis. Für die war ich der Jung und für meinen Schwiegervater, der hat mich etwas ignoriert, weil ich mich damals von meiner Frau abscheiden lassen. Und das gefiel ihm wohl nicht so ganz. Achso, du bist mit deiner Frau nicht mehr zusammen heute? Doch, sie kommt mich immer im Abschnitt von 3 Monaten besuchen in Berlin. Aber da waren die Schwiegereltern ja doch schon etwas weiter weg, wenn du getrennt bist von deiner Frau. Ja. Wer ist denn der für dich allernächste Mensch, du bist 62, da muss es doch schon Menschen gegeben haben, die du verloren hast. Wer war der allernächste für dich? Das waren eigentlich meine Großeltern. Entschuldigung, das ist meine Uhr. Das macht nichts. Das ist jetzt halb zwei, klingelt die Uhr. Das waren meine Großeltern. Meine Mutter hat mich früher endlich im Stich gelassen und ich habe mich meinen Großeltern abgeliefert und bei denen habe ich auch gelebt bis 1965. Verstehe, das war ein Elternersatz. Genau. Und als die Großeltern gestorben sind, hattest du das auch nicht? Das hat mich überhaupt nicht berührt. Damals, da warst du ja nur ein junger Mann. Und das habe ich damals erfahren, da hatte ich gerade meine Zwischenprüfung in Düren. Ja. Und das hat mich überhaupt nicht belastet. Ich habe weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Wie, und dann, als du bei der Beerdigung von deinen Großeltern warst oder von einem Teil der Großeltern? Ich war überhaupt nicht bei meinen Großeltern zur Beerdigung, weil meine Mutter war da. Mit meiner Mutter habe ich ein fürchterliches Verhältnis. Wir beide gehen uns also absolut aus dem Weg. Mhm. Hat die Mutter dir Schlimmes angetan früher? Ja, das kann man wohl sagen. Was hat sie gemacht? Sie hat mich mit dem Kochlöffel, mit dem Holzbrett geschlagen, mit dem Kochlöffel gehauen, mit dem Riemen. Ich musste sogar, es war eine schöne Geschichte war, ich habe mal ins Bett gepinkelt, da war ich so ungefähr 5-6 Jahre alt. Mhm. Und da musste ich die ganze Nacht vor dem gepinkelten Bett knien. Mhm. Und durfte nicht einschlafen. Wenn ich eingeschlafen habe, ist sofort ein Klaps gekriegt. Und dein Vater, was war das für ein Mann? Mein Vater, der ist abgehauen, der ist nach Gelsenkirchen gegangen. Und ja, von dem weiß ich eigentlich überhaupt nichts. Achso, da warst du noch sehr klein, als der abgehauen ist. Da war ich überhaupt noch nicht geboren. Mhm. Kannst du denn die andere Seite der Gefühle erleben in deinem Leben? Hast du so Liebe und Glück genießen können? Liebe und Glück schon, aber ich kann eben, wie gesagt, nicht weinen. Auch wenn hier irgendwelche Filme kommen. Andere, die sitzen da, bei denen laufen sofort die Tränen. Mhm. Mich lassen solche Passagen absolut kalt. Hast du Kinder? Nein. Nein. Die habe ich also, haben wir aufgrund unserer beiderseitigen Blindheit nicht gehabt, weil... Achso, du bist blind. Weil von jedem waren 50%, insgesamt 50%, und das wären 100% gewesen, dass das Kind behindert gewesen wäre. Da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Bist du von Geburt an blind? Ja, von Geburt an. Aber ich habe früher noch einen kleinen Anteil gesehen. Das heißt, deine Mutter hat dieses kleine Kind, was schon schlimm genug ist, so malträtiert, und dieses kleine Kind war zudem auch noch blind. Das sage ich dir. Ich war nachher so weit, dass ich gesagt habe, ich fahre nur noch zu meiner Mutter, weil mein Opa mitkommt. Mhm. Als Beschützer. Mhm. Ich habe zu meiner Mutter alleine, hatte ich überhaupt keine Beziehung. Ich bin 65. Die haben einen Antrag gestellt, das war von Seiten der DDR aus. Mhm. Hat sich mein Klassenlehrer engagiert, dass ich in den Westen kam, wie man so schön sagte damals. Ja. Und ich bin 65, sollte ich rüber. Da kam der Volkspolizist am 16. August zu uns nach Hause, hat gesagt, hier hast du dein. Ich habe gesagt, schmeiß den Scheiß in den Ofen, verbrennen, ich will ihn nicht haben. Ich will nicht rüber. Mhm. Also ich wollte absolut nicht zu meiner Mutter. Also ich hier rübergekommen wäre ich schon, aber nicht zu meiner Mutter. Ich habe mich auch schnell aus dem Staub gemacht. Wer ist dir heute dein nächster Mensch? Meine damalige Frau ist immer noch der liebenswerteste Mensch, den es überhaupt gibt. Ach so, das heißt, da ist eine gute Freundschaft dann daraus erwachsen. Ja, sie kommt auch alle 3 Monate, bleibt dann wieder 3 Monate, dann fährt sie nach Hause. Mhm. Sie ist also insgesamt von einem Jahr 6 Monate hier. Stell dir mal vor, wir wollen es beileibe nicht hoffen und wir wünschen Glück und Gesundheit noch für lange Zeit. Sie würde sterben. Das würde mich, glaube ich, absolut nicht belasten. Nicht belasten? Nein, ich glaube nicht. Obwohl sie dir so wichtig ist und du gut über sie sprichst? Weil ich bei meinen Großeltern, die habe ich auch geliebt bis zum geht nicht mehr. Das hat mich... Also absolut nicht belastet. Weißt du überhaupt, was das ist, Traurigkeit? Nein. Naja, du weißt es vielleicht so ein bisschen. Als Kind warst du traurig, wenn deine Mutter dich so schlecht behandelt hat. Nee, nachher auch nicht mehr. Nachher habe ich mir geschworen, du sagst keinen Ton, du heulst nicht, du jammerst nicht, du lässt dich ordentlich schlagen. Ich habe also weder Aua noch irgendwas anderes gesagt. Weißt du, was ich glaube? Dass es aus dieser Zeit rührt. Ich habe sie höchstens noch dreckig angegrinst dabei. Mhm. Das kann ja sein, dass deine Mutter dich so zerstört hat, sag ich mal, dass sie dich so schlimm behandelt hat, dass du dir so einen Panzer innerlich aufgebaut hast, dass dein ganzes Leben so verläuft, dass du einfach keine Traurigkeit an dich heranlässt, aus Schutz einfach. Das könnte wohl sein, das vermute ich, das habe ich auch schon vermutet, aber ich... Leidest du denn? Nein, leiden kann man ja auch nicht sagen. Stört es dich, dass das so ist? Es stört mich, wenn Leute hier sitzen, die ich also mag. Und wenn die trauern, dann sage ich, Mensch, warum kannst du keinen Anteil nehmen? Warum kannst du dir nicht mal ein Wort zusprechen und kannst sagen, nimm's doch nicht oder es wird schon wieder irgendwas. Ich sitze dann da teilnahmslos, das interessiert mich überhaupt nicht. Hast du mal ein Tier in deinem Leben gehabt? Ein Hund. Ja, das ist ja für einen blinden Menschen immer sehr wichtig, ein Hund. Das war ein normaler Hofhund, aber der war also besser als jeder Blindenhund, sage ich mal. Ja, das heißt, das war ein enges Verhältnis zwischen dir und dem Hund. Das war's. Und als der Hund gestorben ist? Das hat mich auch nicht. Das habe ich noch nicht mal mitgekriegt. Da war ich schon in der Bundesrepublik. Mhm. Und der hat dann noch eine Zeit drüben gelebt. Und als ich dann rüberkam, nach 2 Jahren zu meiner Oma, habe ich gesagt, wo ist denn der Hund? Ja, der ist gestorben. Das habe ich dann zur Kenntnis genommen und da war es das. Kannst du dich erinnern, bleiben wir mal bei Oma oder Opa. Das waren ja offensichtlich die wichtigsten Menschen in deinem Leben. Als du die Todesnachricht erfahren hast, Du warst nicht traurig, das hast du ja schon erklärt. Aber was war das für ein Gefühl, was du hattest, als man dir das gesagt hat, dass die tot sind? Das war für mich immer ein Gefühl, dass ich gesagt habe, du siehst sie ja wieder. Es gibt eine Welt, wo du sie mit Sicherheit wieder siehst. Ah ja. Mhm. Und das, dann war es für mich abgetan. Mhm. Du warst sicher später mal am Grab der Großeltern. Beim Opa noch nie, weil der an einem anderen Ort liegt als meine Oma. Bei meiner Oma war ich mal, ja. Und wie war das für dich? Als du also ich gehe absolut nicht gerne auf Friedhöfe. Mhm. Obwohl du ja gar nicht siehst. Die Friedhöfe sind für mich, weiß ich, irgendwas Unheimliches. Also auf dem Friedhof fühle ich mich irgendwie nicht wohl. Kannst du es uns erklären, wie das für dich ist, der du das nicht sehen kannst, was da an Grabsteinen und Kreuzen und was da alles zu sehen ist? Ja gut, ich gehe dann hin und fülle die Grabsteine ab, also das mache ich schon. Ach, du fühlst sie dann an? Ich gehe dann hin und fasse die an. Aber dann, wie war das, als du den Grabstein oder das Grab deiner Oma angefasst hast? Das habe ich gesagt, ich habe da mit ihr sogar gesprochen, sie hat gesagt, Oma, du liegst da, es lässt sich leider nicht ändern, dass du verstorben bist, aber wir sehen uns wieder und da bin ich wieder gegangen. Mhm. Ich meine, einerseits ist es ja auch vielleicht auch ein Glück für dich gewesen, dass du das hast so abschalten können. Damit hast du ja sehr viel Leid von dir wegdrücken können, weghalten können. Das denke ich auch, ja. Andererseits ist es natürlich ein komisches Gefühl, wie du gerade auch schon gesagt hast, wenn man da sitzt mit anderen und die sind traurig und du bist ganz neutral. Also wenn meine Frau hier sitzt und heult und weint, ich kann da nicht mitweinen. Aber sie weiß das ja und sie kann es auch richtig einschätzen, dass da keine Bösartigkeit hintersteckt, sondern dass es eben deine Eigenart ist. Nee, nur sie kann sich das nicht erklären, genau wie ich mir das eben nicht erklären kann, warum ich so abgehärtet bin oder so hart bin. Ich bin sicher, dass das mit der Vergangenheit zusammenhängt, mit deiner Mutter und den Erfahrungen, den schlimmen Erfahrungen, die du als Kind gesammelt hast, Kurt. Das mag schon sein. Ich würde gerne mal, das ist ja nun, wir wollen hier nicht Küchenpsychologie betreiben, ich habe ja im Hintergrund eine Diplompsychologin, das weißt du. Ja, weiß ich. Ich möchte, dass du mit ihr sprichst und... Ist das zufällig die Sabine heute? Ja, heute ist Sabine da. Dann habe ich ja einen Namen erwischt, den hätte ich, na gut, lassen wir das. Weil ich habe nämlich meine Frau gehabt, nach meiner Frau, die hieß auch Sabine und an diesen Namen erinnere ich mich ungern. Ja, aber das ist ja eine ganz andere Sabine, sage ich dir. Eben. Das ist eine ganz nette Sabine. Alles klar. Gut, Kurt, dann legst du bitte auf und die nette Sabine ruft dich gleich an. Jo. Alles Gute wünsche ich dir. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Weitermachen bei der Sendung und viel, ich hoffe, ihr gebt noch vielen Leuten Hoffnung und Mut. Dankeschön, das ist ja nett, du sagst und wir bemühen uns ja auch darum, Kurt. Alles klar, bis dann. Wir rufen dich gleich zurück. Jo, tschüss. Ciao. So, und hier ist Antje, 35. Guten Morgen, Antje. Ja, hallo, Domian. Antje, um was geht's? Ja, ach Gott, ich, hab gar nichts zu jaulen, auf Deutsch gesagt. Ich möchte einfach von meinem Sohn erzählen. Und zwar, ich bin halt alleinerziehende Mama von zwei Kindern. Wie alt sind die Kinder? Und mein 11 und 6. Das ist lustig, Eltern müssen immer so ein bisschen nachdenken, wie alt ihre Kinder sind. Also 11 und 6. Mhm. Und der Sohn ist wie alt? Der Sohn ist der Ältere? 6 ist der. Mhm. Gut. Und der hat eine ganz seltene, unheilbare Krankheit. Und ich hoffe, wenn ich hier heute Abend bei dir erzähle, dass ich irgendwie ja vielleicht Menschen erreichen kann, die gar nicht wissen, weil die Krankheit ist so selten, dass die Kinder diese Krankheit haben. Mhm. Dann erzähl uns mal und beschreib uns ein bisschen von der Erkrankung. Also mein Sohn ist 6 Jahre alt, der hat Riesenwuchs der rechten Körperseite. Was hat er? Riesenwuchs der rechten Körperseite. Ich verstehe Sie. Also der hat Schädelasymmetrie, also er ist geboren und ein Ohr war praktisch vorne, eins hinten und leichte Trichterbrust und seine rechte Körperseite wächst schneller als die linke. Achso, du hast gerade gesagt Riesenwuchs. Ja, das nennt man Riesenwuchs. Das hatte ich nie verstanden. Mhm. Also die eine Körperseite wächst schneller als die andere? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Genau, er ist jetzt 6 und und das Ohr ist nicht da, wo das Ohr sein sollte? Ja, nicht wo das andere ist. Also wenn man so drauf guckt, von oben ist der Schädel also einfach schief. Aber das hat sich mit der Zeit irgendwie verwachsen. Wenn man auf sein Gesicht guckt, wie hat das Gesicht eine klare Symmetrie oder ist es auch ganz schief? Das hat sich verwachsen. Also es war auch schief. Es war so, dass die eine Gesichtshälfte versetzt war. nach hinten versetzt. Aber das ist nicht mehr so, das hat sich verwachsen. Und jetzt ist es halt so, dass er seine Hand, rechte Seite, ist größer als die andere. Sein Fuß, sein Bein, Po-Backe, rechts ist alles größer. Um wie viel ist das größer auf der einen Seite? Das ist schon so 3 Zentimeter. Mhm. Also ganz klar sichtbar. Vom Umfang her. Ja, also man sieht, wenn man vor ihm sitzt, das sieht ganz komisch aus. Die eine Seite ist viel größer gewachsen als die andere. Wenn man es weiß. Wenn man es weiß, also so auffällig ist es dann doch nicht. Viele sagen, wenn ich es nicht wüsste, dann hätte ich es nicht gesehen. Aber es ist schon eigentlich auffällig. Und er hat also quasi immer eigentlich einen Schuh, der passt und der andere passt nicht. Weil sein Fuß ist auch fleischig, dick und er hat immer einen Schuh, der halt größer ist als der andere Fuß. Wenn ich ihn jetzt sehen würde und ich ihm ins Gesicht gucken könnte, was glaubst du? Würde ich das im Gesicht sehen, dass da was nicht stimmt? Du würdest die Augenkrankheit sehen. Die Augenkrankheit? Er schielt ja auch noch extrem dazu. Also er hat so ganz viele Krankheiten, die so drumherum spielen. Mhm. Also er schielt auch, also er muss 2-mal operiert werden, an den Augen auch. Mhm. Und du würdest wahrscheinlich erstmal seine Augen sehen. Ist der Mund gerade? Und wenn du dann genauer hinguckst, dann würdest du auch sehen, ja, dass er halt eine dicke Hand hat, also die rechte Hand ist größer, die Fingerpolster, die Fingernägel, das ist alles anders. Ja. Ist er geistig voll entwickelt für einen 6-Jährigen? Ja. Das schon? Ja, im Gegenteil, also er ist eigentlich geistig überentwickelt. Ja, er spricht ganz normal, er geht zur Schule. Er ist ganz schlau. Er ist ganz schlau. Er unterhält sich mit mir auf Englisch. Also der ist wirklich ganz, ganz pfiffig, aber es ist halt so, dass die rechte Seite eben... Wie wird das denn, wenn er jetzt weiter wächst, wenn er größer wird? Ja, was? Das weiß man eben nicht. Und deswegen rufe ich halt auch an, weil ich habe ein bisschen Angst. So ein Kindergarten, du bist keiner davon. Die fragen mich, warum hat ein Mats einen Schuh mit so einer Erhöhung drunter? Und dann sage ich ja. Wer fragt das? Fragen das? Mats ist kürzer, ne? Wer fragt das? Die Kindergärtnerin? Ja, nee, die Kinder. Kinder, ja, okay, die fragen, das ist klar. Ja, dann kläre ich das. Aber du bist doch in sicher in Betreuung, ihr seid in Betreuung, in ärztlicher Betreuung schon seit Jahren wahrscheinlich, oder? Ja, aber die Krankheit ist so selten, dass sogar in der Uniklinik in Göttingen, die ja nun eine renommierte Klinik ist, dass die nicht wissen oder nicht irgendwie das erkannt haben. Also ich bin echt selber mit meinem Ex-Mann, haben wir uns auf die Suche gemacht im Internet und gesucht und... Weißt du den offiziellen Fachbegriff für diese Erkrankung? Ja. Sagst du ihn mal? CMTC. Sag's nochmal. CMTC. Das ist nochmal, sag's nochmal klar. Heißt Cutis Marmorata Teleangiectatica Congenita. Also es ist ein komplizierter Name. Ich habe wirklich... Und das sind sehr wenige Menschen von betroffen in Deutschland? Also die Uniklinik in Göttingen kennt keinen Fall. Und du hast recherchiert im Internet, sagst du, gibt es da Zahlen weltweit, wie viele Menschen so etwas haben? Nee, kann man nicht sagen. Und meine Hoffnung, deswegen rufe ich auch an, ist halt das heißt auch das Van Luhiesen-Syndrom. Also ein Holländer hat diese Krankheit irgendwie entdeckt und sich da auch Gedanken gemacht und das ist halt ein Gendefekt. Mhm. Der entscheidet sich in der 8. Schwangerschaftswoche. Mhm. Also da gibt's irgendwie auch nicht irgendwie, ich habe Schuld, ich habe das und das falsch gemacht, sondern das ist ein Schicksal. Das ist der Natur. Als der Junge zur Welt kam, so die ersten Tage und Wochen, sah er da völlig normal aus? Nein. Und das ist halt, also ich hatte einen Notkaiserschnitt, weil seine Herztöne war Nulllinie, ne? Also Herztöne weg. Und dann ist er per Notkaiserschnitt geboren und das Erste, was ich hörte, was ist das denn? Was ist das denn, sagten die Leute, die Mitarbeiter ja, im die Hebamme. Die Hebamme, was oder ist das denn? Krankenschwester, ich weiß ja gar nicht, ich lag ja da, was ist das denn? Aber das ist ja für eine Mutter auch ganz das ist doch für eine Mutter auch ganz schrecklich, wenn man das dann hört. Ja, da hatte ich Angst. Natürlich. Na, und dann ja, ging es mir halt auch im Kaiserschnitt sehr schlecht und dann irgendwann war ich in der Lage, auch meinen Sohn zu sehen und dann habe ich gemerkt, ich sag, warum ist denn der so lila? Hm. Ne, also er hat am ganzen Körper so wie ein Feuermal. Mhm. Eine ganz dicke Hand, also nur eine Hand, die war ganz dick und lila. Und dann habe ich gesagt, Leute, hier stimmt doch irgendwas nicht. Ich sag, wie könnt ihr das übersehen haben? Der ist geboren mit Füßen. Ja, aber die haben es doch gesehen. Die haben doch gesagt, was ist das denn? Ja, aber die haben nichts zu mir gesagt. Und das fand ich irgendwie unfair. War denn dieses, war der Junge, wie du es gerade gesagt hast, ist das richtig zu verstehen, dass schon bei der Geburt war die eine Hälfte weiterentwickelt? Größer? Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und da war halt auch dieses dieses Cutis Marmorata ist ja, ich habe ja das Glück, dass ich Grund oder Gott sei Dank eine Mama habe, die sehr medizinisch interessiert ist und ich weiß, was Cutis Marmorata heißt. Es heißt Marmorite Haut und da war so irgendwie, da stimmt was nicht. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen nachzufragen. Ach, und dann haben sie angefangen, auch in der Uniklinik, oh Gott, ja, dann kam plötzlich ein Kinderarzt, dann kam ein Fotograf, er wurde fotografiert und dies und jenes. Mhm. Er war so Anschauungsobjekt, ne? Mhm. Für alles. Und irgendwie, ja, aber fand ich das nicht, das hat mir nicht gereicht, weil ich wusste ja nicht, wenn er fotografiert wird, was natürlich, hat er. Natürlich, was dabei rumkommt. Wie lange hat denn das gedauert, bis die dann rausbekommen haben, dass es diese extrem seltene Erkrankung ist? Also ich habe mit meinem Ex-Mann, wir waren damals schon noch verheiratet, gebraucht ungefähr selber ein Jahr. Ein Jahr. Ungefähr. Wie ist denn das? Jahr. Wie ist denn das heute? Der Junge ist schon 6 Jahre alt und der kriegt ja auch mit, dass er irgendwie anders ist als die anderen Kinder in seinem Alter. Wie geht er mit sich selbst um oder wie reagiert er? Was sagt er? Also ich habe eine tolle Familie, muss ich sagen. Und ich habe 2 tolle Brüder und mein großer Bruder sagt, pass auf, Mats, du bist was Besonderes, das ist deine super Hand. Und seitdem ist er auch ganz zufrieden. Ja. Ich habe eine super Hand und ich habe ein super Bein und einen super Fuß. Also alles, was größer ist, ist super. Mhm. Und ja, aber auf Dauer gesehen wird er damit ja nicht durchs Leben kommen. Und das so ist halt meine Sorge und deswegen habe ich halt Ohren gerufen irgendwie, weil viele Menschen wissen einfach nicht, oh Gott, was hat mein Kind denn? Ja. Weil man wird oft so allein gelassen und ich habe auch, ich bin ja nun alleinerziehend und ich muss mit ihm ganz viel zu Therapien fahren, zum Orthopäden. Das glaube ich, dass das sehr anstrengend ist. Ihm therapeutisches Reiten und so und die Krankenkasse sagt, nee, zahlen wir nicht. Mhm. Die also, sagen, eiskalt zu mir. Ja. Wenn ihr Sohn Krebs hat, dann zahlen wir ihm die Therapie zur Chemo und zurück. Aber solange wie er laufen kann, zahlen sie mal ihren Kram selber. Ja, so kaltschnäuzig geht es oftmals bei Krankenkassen zu. Das ist mir durchaus klar. So, jetzt hast du sehr ausführlich erzählt und ich glaube, wir haben uns so ein Bild machen können von der Krankheit deines Kindes. Du wolltest das mal erzählen und informieren und sicherlich wäre es für dich auch interessant, wenn sich vielleicht doch jemand melden würde, der auch so eine Erkrankung hat oder ein Kind hat mit einer solchen Erkrankung. Ja. Dann würden wir toll. Natürlich, dann würden wir euch zusammenschließen und ihr könntet Informationen austauschen. Dankeschön. Das verspreche ich auf jeden Fall, Antje. Und ich wünsche dir und deinem Kind natürlich von Herzen alles Gute und hoffentlich können wir vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Dankeschön. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, dir auch. Ich danke euch, ne? Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, ich hasse dieses Gefühl und ich möchte gerne mit euch über Gefühle reden bei euch selbst, die ihr habt und Gefühle bei anderen Leuten, die ihr wirklich hasst. Das können alle möglichen Gefühle sein. Neidgefühle, Geizgefühle, Angstgefühle. Es kann aber auch das Gefühl der Schmerzen sein. Vielleicht seid ihr Schmerzpatienten oder seid schwer krank und habt starke Schmerzen und sagt, ich hasse dieses Gefühl. Es kann aber auch ein Gefühl der Rache sein, dass ihr mit euren eigenen Rachegelüsten oder eurer Aggression nicht zurechtkommt und sagt, deshalb, ich hasse dieses Gefühl bei mir, dieses Rachegefühl. Dann würde ich auch gerne mit Leuten reden, die ein ganz normales Gefühl vielleicht hassen, weil sie üble Erinnerungen daran haben. Weiß ich jetzt, wenn man vielleicht einen Pullover anzieht und hat das Gefühl dieses Pullovers und mit diesem Pullover ist einem vielleicht als Kind irgendwas Schlimmes passiert und dann geht die ganze Fantasie, die ganze Erinnerungskette auf, wenn man dann dieses Gefühl nochmal spürt auf der Haut. Ich hasse dieses Gefühl. Unser Thema morgen, ihr könnt ab 0 Uhr wie immer anrufen unter der bekannten Nummer oder gerne mailen domian@wdr.de. So, und jetzt begrüße ich sehr herzlich die Irene. Die Irene ist 56. Guten Morgen, Irene. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Irene. Dein Thema. Mein Lebensgefährte, der hat vor einem knapp dreiviertel Jahr einen sehr schweren Schlaganfall erlitten. Ja. Und das war ganz komisch. Ihm war nicht so gut und dann ist er zum Arzt gegangen und der Arzt hat mich dann angerufen, ich soll aus der Praxis meinen Lebensgefährten holen. Und der hat das weit über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde versucht, mich zu erreichen. Ich war nicht da. Mhm. Und dann hat er in der Praxis den großen Knall bekommen. Mhm. Seitdem ist er halbseitig gelähmt und kann nicht sprechen. Und das kurz vor der Rente. Und ich pflege ihn. Und halbseitig gelähmt und kann nicht sprechen? Ja, das ist ganz in den kleinen anfänglichen Fortschritten jetzt, ja, also er macht Fortschritte, aber trotzdem, es ist so etwas von jetzt bis nachher so brutal, ich weiß nicht mehr. Lass mich kurz was fragen, der war ja nun dein Lebensgefährte beim Arzt in der Praxis. Ja, ja. Das heißt, er hat eine gute Erstversorgung gehabt. Dann eben, ich bezweifle das, wenn er das gehabt hätte. Was hat der Arzt denn gemacht, als das passiert ist? Das weiß kein Mensch. Wenn er eine Erstversorgung gehabt hätte, dann wäre ja der große Knall nicht gekommen. Ne? Mhm. Weil ja, der Arzt natürlich hat mich eine Dreiviertelstunde versucht anzurufen, dass ich meinen Lebensgefährten abhole und ihn in die Klinik bringen soll. Ich dachte, ich telefoniere mit einem Affenanstalt. Da war es aber noch nicht passiert. Da war es noch nicht passiert, nein. Dann ist es passiert. Er hat wohl gemerkt, er hat einen Schlaganfall bekommen. Aber spätestens dann, nachdem es passiert war in der Praxis, auch wenn der Arzt da nichts machen konnte, er konnte doch sofort die Klinik anrufen, dass jemand eben, das meine ich. Und du glaubst, das hat er nicht getan? Er hätte ja sofort einen Rettungswagen anrufen müssen. Ja, und du glaubst, das hat er nicht getan? Sonst wäre ja nicht der große Knall gekommen. Was mache ich da? Ja, das ist natürlich jetzt erstmal sehr schwierig zu beurteilen, ob jemand einen Fehler gemacht hat. Lass uns zunächst mal über die Situation jetzt reden. Dein Lebensgefährte, mit dem du wie lange zusammen bist? Seit 23 Jahren. Seit 23 Jahren? Mhm, aber wir wohnen nicht zusammen. Ihr wohnt nicht zusammen? Nein. Und jetzt pflegst du ihn? Jetzt pflege ich ihn, ja. Und jetzt wohnt ihr zusammen? Nein, ich bin sehr oft hier. Bei ihm? Ja, ja, aber es überfordert mich. Es überfordert mich. Was ist für dich so schwer daran? Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Ich mache mit ihm Therapien, ich mache den Haushalt, kochen, alles drum und dran. Vielleicht können andere das schaffen, ich nicht. Ja. Musst du ihn auch, ist er auch voll pflegebedürftig? Musst du ihn waschen, zur Toilette bringen oder? Toilette, das kann er alleine und er kann in vielen Sachen sich versorgen. Aber trotzdem, ich muss auch in sehr vielen Sachen ihm helfen. Mhm. Er kann gar nicht sprechen. Schlecht. Aber du er hast fängt ja, an, er schlecht, ja. Aber du hast den Eindruck, dass er geistig ganz klar ist. Das ist er. Mhm. Er weiß alles noch. Mhm. Er weiß alles noch. Wie verständigt ihr euch? Ja, mit Bruchteilen von Sätzen. Manchmal kann er mal einen Satz reden und manchmal eben nicht. Und dann muss ich, es ist sehr schwierig. Es ist äußerst schwierig. Du sagst, du hast Angst, dass du die Kraft nicht mehr hast, das lange zu machen. Du machst es jetzt ein Dreivierteljahr ungefähr. Ja. Mhm. wäre denn eine Hilfe, wenn da noch eine Pflegekraft hinzukäme? Für dich? Wäre das eine Hilfe? Mit Sicherheit, aber das möchte er nicht, ne? Also, wenn im Krankenhaus hat das ja schon gereicht, dass da immer fremde Leute oder immer wieder andere Leute ihn da angefasst und versorgt haben, ne? Mhm. Das ist irgendwo unwürdig, trotzdem mit eben sein muss, ne? Mhm. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich Männlein oder Weiblein bin, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Hast du ihm das denn gesagt, dass du das nicht mehr kannst? Ich sage es immer wieder mal, ich sage, ich schaffe das nicht mehr, ich weiß es nicht, ich schaffe es nicht, ich würde am liebsten laufen gehen. Das sagt man ja nun auch nicht, aber ich sag das, ne? Mhm. Und dann guckt er mich dann an, das tut man ja auch nicht, so was macht man nicht. Man ist in Freude und Leid auch zusammen, mhm. ne? Aber mhm. ich weiß nicht mehr, was kommen soll. Hast du mit dem Gedanken gespielt, in ein Pflegeheim zu gehen? Nee, das tut man nicht. Finde ich auch. Das tut man nicht. Finde ich auch, Irene. Das macht man nicht. Nee, finde ich auch. Aber ich will es doch auch schaffen, aber wie denn? Pass auf. Also, ja? Ich finde auch, dass man das alles so weit wie möglich selbst schaffen sollte, sofern es irgendwie geht. Ihr seid so viele Jahre zusammen und ihr seid durch dick und dünn gegangen wahrscheinlich. Ja, sehr. Ist die Beziehung eine gute Beziehung gewesen? Rauf und runter. Wie war sie denn so in der letzten Zeit? Das ist es. Bevor das passiert ist, war er sehr oft, nicht immer, sehr oft auch ziemlich widerlich in meine Richtung. Mhm. Ja. Also, dass ich oft gesagt habe, so wie du dich verhältst, willst du mich loswerden? Ja, verstehe. Ja? Das ist natürlich fatal. Haben wir beide nicht geschafft irgendwie, ne? Mhm. Aber Irene, dann sehe ich nur die Möglichkeit, dass du ihm das beibringst, und ich finde, das muss er dann auch akzeptieren, dass du noch jemand an deine Seite bekommst, dass du mit der Krankenkasse sprichst. Ich weiß nicht, wie man das dann da in eurem Fall am besten einfädelt, aber dass zumindest ein Pflegedienst tagsüber noch kommt, der dir ein bisschen die Arbeit abnimmt. Ich finde, das ist, muss man auch im Kranken vermitteln. Du bist ja da. Du bist ja weiter für ihn da. Ja, mit der Rücke, mit dort schon alles. Ja, aber das finde ich auch legitim, sich dann Hilfe zu holen, bevor du gänzlich die Kraft verlierst. Darf man das? Ja, sich Hilfe holen? Ja. Das finde ich völlig in Ordnung. Als Partner dann. Ja, natürlich. Was meinst du, wie viele Leute das machen, die es allein nicht schaffen? Aber damit gewährleistest du ja, dass er in seinen vier Wänden ist, dass er zu Hause ist, dass du da bist, dass er eben nicht in ein Pflegeheim kommt. Ach, eine Parterre-Wohnung suchen wir jetzt auch, ne? Das kommt auch noch alles auf einen zu. Wollt ihr dann zusammenziehen, oder? Das ist schwierig, nee. Ich habe ja meine eigene Wohnung. Aber er will eine Parterre-Wohnung haben, weil es einfacher ist alles. Ja, das ist jetzt im dritten Stock und das ist äußerst mühselig. Und du kannst ihn durchaus dann auch mal nachts alleine lassen, wenn du in deine Wohnung gehst? Das geht. Ja, dann wäre es natürlich schlau, wenn diese neue Parterre-Wohnung in deiner Gegend wäre. Ja, genau. Ne? So hatten wir uns das auch irgendwie gedacht. Ne? Ich finde das völlig in Ordnung, wenn du... Ja, darf man so was, ne? Ja, warum denn nicht, Irene? Das machen da ganz viele Menschen, dass sie einen Pflegedienst mit in Anspruch nehmen und den Angehörigen selbst pflegen. Mhm. Weißt du was, wir geben dir jetzt gleich mal ein paar Telefonnummern, wo du dich schlau machen kannst, wie das alles so geht. Das wäre super, ja. Das wäre ganz toll. Und da musst du natürlich auch mit ihm eindringlich reden, dass es nicht böse gemeint ist, sondern dass die ganze Situation nur gut weiterläuft, wenn du auch stabil bleibst. Was nutzt es, wenn du völlig am Rad drehst und ihm dann gar nicht mehr helfen kannst? Ja. Weil ich hab immer Bedenken, er hat ja jetzt so vieles mit sich selbst auch zu tun. Hm. Und wenn ich dann mit sowas dann noch ankomme, dann verletze ich ihn ja noch mehr. Nein. Das tut mir weh, ne? Ja. Aber ich kann ja ohne mich. Das kannst du ja ganz vorsichtig erklären und behutsam. Ich bin ein Holzhammer. Ja. Liebe Rede, wir rufen dich erstmal an und dann kriegst du noch ein paar Informationen von uns. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Sehr lieb, vielen Dank. Alles Gute. Ciao. Alles Danke. Liebe, tschüss. Auch alles Liebe. Dankeschön, tschüss. In der Technik, ihr Lieben, heute Nacht Patricia Unger. Morgen heißt unser Thema, ich hasse dieses Gefühl. Welches Gefühl hasst ihr am meisten an euch selbst oder vielleicht auch an euren Partner oder an eurer Partnerin? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 und die Sendung beginnt um 1. Radio 1 live für der Fernsehen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.